Ja, heute haben wir wieder jemanden zu Gast, und zwar einen freien Journalisten, diesmal den Eiko Kemden. Der schreibt unter anderem für die Taz und die Zeit und hat jetzt vor kurzem sein neues Buch rausgebracht, Auf dem rechten Weg. Genau, herzlich willkommen. Hallo. Ja, freut mich, dass es geklappt hat, und käme auch gleich zur ersten Frage, und zwar, was hat dazu geführt, dass du dieses Buch geschrieben hast? Ja, also bisher gab es dieses Buch einfach noch nicht, und das war für mich Grund genug, es zu schreiben, weil wir seit Jahrzehnten über Rassisten und Neonazis in der Polizei reden. Wir haben seit Jahrzehnten Fälle, die an die Öffentlichkeit kommen. Wir haben seit Jahrzehnten Skandale, über die dann diskutiert wird, und dann herrscht kurz Ruhe, bis der nächste Skandal immer hochkommt. Und letztendlich wird dieses Gesamtbild dann dabei immer irgendwie ein bisschen vergessen, und das war der Versuch, das zu machen. War auch also die Drohschreiben vom NSU 2.0 mit ausschlaggebend dafür? Das war natürlich ein Aspekt, der da im Zuge der Recherche eine Rolle gespielt hat. Das ist ein Aspekt, der auch in dem Buch als Fall eine Rolle gespielt hat, aber das ist natürlich auch letztendlich nur ein ganz kleines Puzzlestück in diesem Gesamtbild. Also auch diese Drohschreiben des NSU 2.0 sind ja auch nur wiederum ein kleines Puzzlestück des gesamten hessischen Polizeiskandals. Im Zuge dessen kamen ja dann rechtsextreme Chatgruppen ans Licht, da kam ans Licht, dass Polizisten zu Hause irgendwie so ein Neonazi-Museumszimmer hatten. Und noch vieles mehr. Also, das kann man nicht nur auf diesen einen Fall zum Beispiel runterbrechen. Ja, gerade zum NSU 2.0 habe ich auch schon hier in der Sendung berichtet. Fand ich ziemlich krass. Also klar war schon irgendwie immer so ein bisschen die Vermutung, dass es irgendwie ein rechtes Netzwerk gibt und dass es eigentlich nicht sein kann, dass irgendwie Informationen, die eigentlich nur die Polizei haben sollte, wenn überhaupt, einfach so an Außenstehende weitergegeben werden oder die darauf Zugriff haben. Fand ich auf jeden Fall nochmal erschütternd, irgendwie das auch nochmal so zu lesen. Ja, das ist natürlich ein ganz, ganz besonderer Fall, weil er natürlich wieder deutlich gemacht hat, welches enorme Bedrohungspotenzial nicht nur die Polizei an sich hat, wenn sie Gewalt ausübt, sondern wie viel Bedrohungspotenzial es auch einfach hat, wenn eine Institution auf Daten zugreifen kann. Und im Fall des NSU 2.0 steht ja jetzt im Raum, dass es nicht ausschließlich oder nicht möglicherweise gar nicht nur über Polizeirechner gelaufen sein soll. Und trotzdem ist das ja auch ein Thema, was wir abseits dessen ja mehrfach bundesweit gesehen haben, dass Polizisten illegal Daten abfragen und diese Daten teilweise für ihr Privatvergnügen nutzen, teilweise Daten an auch rechte Gruppen weitergeben. Also auch im Fall Nordkreuz hatten wir ja noch viel, viel brisantere Daten, die dann bei rechten Gruppen gefunden wurden. Da wurden schon Wohnungsgrundrisse, die bei der Polizei angefertigt wurden, dann letztendlich bei Neonazis gefunden. Ja, das ist auf jeden Fall richtig krass, ne? Also, ich meine, man muss sich nur so überlegen, was man alles mit diesen Daten anstellen kann. Ja, diese Daten sollten halt einfach nicht in fremde Hände gelangen und schon gar nicht in Hände mit rechter Gesinnung. Hattest du da alleine recherchiert für dein Buch oder ist da auch irgendwie mit Kollegen da eingeflossen oder war das rein eigene Recherche? Na, ich sag mal, dieses Buch ist eine Gemeinschaftsarbeit. Das ist zum Teil sind das Recherchen, die habe ich in den letzten Jahren gemacht. Teilweise sind das Arbeiten, die habe ich mit Kolleginnen und Kollegen gemacht, zum Beispiel für Monitor, also für das ARD-Magazin. Und dann sind das auch zum Teil Recherchen der vergangenen 3 Jahrzehnte. Also ich habe jetzt nicht zum Beispiel schon in den 90er Jahren zum Hamburger Polizeiskandal damals recherchiert, sondern das haben natürlich sehr verdienstvolle Kolleginnen und Kollegen in den letzten Jahrzehnten alles gemacht. Und ich stehe da natürlich dann auch teilweise in einem guten Austausch mit verschiedenen Journalistinnen und Journalisten, die zum Beispiel auch den Urialo-Prozess über Jahrzehnte begleitet haben. oder die zu Nordkreuz intensiv recherchiert haben, die zum NSU 2.0 gearbeitet haben. Und all das fließt natürlich dann in dieses Gesamtbild ein. Ja, so gerade bei Nordkreuz fand ich krass, wie dieses Cluster einfach zusammenwächst von Leuten aus dem NSU, dann diverse freie Kameradschaften und dann aber auch das Erschreckende, dass es halt immer wieder in den Verfassungsschutz reinführt und bei der Polizei. Und klar, also das liefert auf jeden Fall genug Stoff für ein ganzes Buch. Wahrscheinlich wird es auch noch Stoff für mehrere Bücher bereitstellen. Genau, also auf was genau hast du dich da begrenzt oder war das schwierig, da nur eine kleine Auswahl für das Buch zu finden? Oder ja, genau, wie bist du da vorgegangen? Ja, also ich sag mal, das Buch, das ich nicht geschrieben habe, aber hätte schreiben können, ist halt noch einmal dasselbe Buch. Ich habe auch unzählige Fälle, die ich irgendwie zusammengetragen habe, dann einfach gar nicht mehr aufgeführt, weil das dann am Ende ja nur noch ein reines Aufzählen war, sondern das Buch ist ja eigentlich der Versuch, da gewisse Muster zu verdeutlichen, also zu zeigen, dass wir über Jahrzehnte hinweg immer wieder dieselben Mechanismen beobachten, dass es dieselben Mechanismen sind, die dafür sorgen, wie gewisse Fälle passieren und auch gewisse Mechanismen immer wieder gleich sind, wie das in der Aufklärung läuft. Und dass es dann zum Beispiel auch Gründe dafür gibt, warum sich möglicherweise Rechtsextreme und Rassisten in der Polizei sicher fühlen. Und das war dann dementsprechend größerer und längerer Auswahlprozess und am Ende sind dann jetzt diese 240 Seiten bei rausgekommen. Ja, ich meine, klar kann man, wird schnell irgendwie verallgemeinert, dass alle Polizisten eine rechte Gesinnung haben, aber das Gegenteil zu beweisen, also fällt auch einfach mittlerweile schwer, weil es einfach zu oft diese angeblichen nur Einzelfälle zutage kommen. Wo ich auch denke, es ist schwierig und vielleicht brauchst du auch einfach eine komplette strukturelle Veränderung. Wie siehst du das? Naja, also ich würde erstmal grundsätzlich sagen, dass nicht jeder Polizist Rassist oder Rechtsextrem ist. Das ist überhaupt kein, da müssen wir nicht darüber diskutieren. Nee. Was sich auch daran zeigt, dass ich ja mit ganz vielen Polizistinnen und Polizisten gesprochen habe, die mir darüber berichtet haben, was in deren Behörde schiefläuft. Aber was gleichzeitig ist, dass halt jeder einzelne Fall einfach ein erhebliches Gewicht hat. Es macht einen Unterschied, ob es ein Polizist ist, der rechtsextrem ist, der ein Polizist, der Zugang zu Waffen hat, ein Polizist, der Zugang zu Daten hat und auch ein Polizist, dessen Aufgabe es auch im Zweifelsfall ist, jeden Menschen gleichermaßen zu schützen. Und dementsprechend, wir haben halt nur eine Polizei und jemand, der der Polizei nicht mehr vertraut hat, kann keine andere rufen. Deswegen sage ich, es geht gar nicht darum, wie viele das sind, sondern dass es welche gibt, die in der Ja. Polizei Rassisten sind, das ist eigentlich das zentrale Problem. Und zu deiner Frage, inwiefern man eine Polizei reformieren kann oder soll, ich glaube, wir müssen uns erstmal quasi für den Anfang bewusst machen oder fragen, was für eine Polizei wir denn an sich überhaupt haben wollen. Und dazu gehört natürlich auch, sich bewusst zu machen, dass wir alle Dienstherr der Polizei sind und dass wir in dieser Diskussion irgendwie mitreden dürfen. Und das ist etwas, was in den letzten Jahren ein wenig untergegangen ist, dass da, dass wir die Polizei, dass wir der Polizei zum Beispiel auch helfen, wenn wir sie kritisieren, wenn wir dafür sorgen, dass wir diese Einflussnahme auf diese Behörde überhaupt erstmal wahrnehmen und dass wir dann uns in diesem Bewusstsein überlegen, was wollen wir? Wollen wir diese Art Bürgerpolizei? Wollen wir zum Beispiel auch dass die Polizei sich mehr in Richtung einer, naja, sozusagen Sozialbehörde entwickelt? Oder wollen wir die Polizei reduzieren und stattdessen mehr auf soziale Arbeit setzen? All das sind ja Diskussionen, die geführt werden. Und vor diesem Hintergrund müssen wir uns erstmal klar machen, wir dürfen und müssen darüber reden und dann genauere Ziele definieren. Mir ist da aus dem Interview mit der Komödiantin, ich komme leider gerade auch nicht auf den Namen, sie hatte auch irgendwie Schreiben gekriegt vom NSU, also die unterzeichnet worden sind mit NSU 2.0. Und sie sagte, sie glaubt, dass es einfach geschichtlich schon der Fehler ist, also dass die Polizei quasi geschichtlich schon rassistisch oder kolonialistisch vorgeprägt ist. Und genau da wollte ich auch mal nachfragen, wie du das siehst, ob du auch sagst, es ist einfach schon geschichtlich da schon der Fehler drin und dass es deswegen auch Tendenzen nach rechts gibt oder ob das ja auch einfach andere strukturelle Gegebenheiten sind. Ich würde sagen, dass da eher andere strukturelle Gegebenheiten zumindest in der modernen Situation prägend sind. Wenn wir jetzt ganz weit historisch zurückgehen, es gibt diesen auch sehr, sehr begründeten Vorwurf, dass die Polizei der Nachkriegszeit natürlich aus der NS-Zeit aufgebaut ist, dass auch wesentliche Mitführungspositionen der NS-Zeit besetzt waren. Zugleich gab es allerdings auch in dieser Gründungsphase, gerade in der Polizeigewerkschaft, also in der Gewerkschaft der Polizei, die heutige GdP, war damals eine Gewerkschaft, die sehr die eigene Rolle und diese Wurzeln in der NS-Zeit auch noch thematisiert und hinterfragt hat. Das haben wir halt heute zum Beispiel gar nicht mehr. Da steht ein langer historischer Bruch unter dem Blick oder unter dem Eindruck des Linksterrorismus der RAF dazwischen und der gesamten Entwicklung der Bundesrepublik in der Zeit. Was wir, glaube ich, viel eher betrachten müssten, ist die Entwicklung meiner Meinung nach der Polizei seit der Wiedervereinigung und wo wir da natürlich sehen, dass sich Dinge, die wir in den 90ern gesehen haben, jetzt gerade auch wiederholen, auch unter ähnlichen gesellschaftlichen Vorzeichen, dass wir in einer Situation, in der auch die Gesellschaft einen Rechtsruck durchmacht, so wie wir das in den Nachwendejahren hatten, sehen wir es ja seit ungefähr 2015 wieder auch in Deutschland, und dass sich das auch genauso wieder in der Polizei zeigt. Also ich glaube, das ist eher so eine Debatte, die gerade zentral ist. Ja, ist ja auch irgendwie so, dass die Polizei auch ein Spiegel der Gesellschaft ist, aber es ist ja auch die Frage, welche Seite quasi der Gesellschaft da wiedergespiegelt wird. Ja, also gerade auch mit dem selbstkritisch Hinterfragen, das habe zumindest ich das Gefühl, also gerade wenn man irgendwie Polizeiberichte jetzt, also gerade klassisch irgendwie jetzt hier in Frankfurt war ja 1. Mai relativ krass Ausschreitungen auch seitens der Polizei, was da dann dazu geschrieben wird. Also das fällt mir zum Beispiel persönlich auch schon schwer, das überhaupt noch ernst zu nehmen, weil das halt auch da keinerlei Selbstkritik da zu sehen ist. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen was der Polizei vielleicht auch fehlt, dass sie selbstkritisch ist. Und mag ja sein, dass das irgendwie passiert, aber das kommt halt nicht nach außen. Ja, also diese offene Umgang mit Kritik und Fehlerkultur in der Polizei ist natürlich etwas, was wirklich massiv fehlt. Also wir konnten das letztes Jahr daran sehen, dass selbst jemand wie ein Innenminister wie Herbert Reul gesagt hat, die Polizei braucht endlich eine Fehlerkultur. Was ja implizit heißt, die Polizei hat bisher keine Fehlerkultur. Und das einzuräumen ist schon, naja, finde ich sehr bezeichnend. Ja klar, da muss man sich natürlich auch die Frage stellen, wer kümmert sich dann um die Fehler, ne? Also sind wir uns, glaube ich, auch einig, dass die Polizei sich wahrscheinlich nicht selbst um ihre eigenen Fehler kümmern kann. Oder es schwierig Nee. ist, eigene Fehler in der eigenen Struktur irgendwie aufzuarbeiten. Genau, da wäre natürlich dann auch, um wieder zurückzukommen auf die Reformierung der Polizei, ob es da vielleicht nicht auch nochmal so eine unabhängige Behörde bräuchte, um sowas dann anzugehen. Ja, die Frage, es würde ja für den Anfang schon mal reichen, wenn wir es überhaupt erstmal zu einem unabhängigen Beschwerdemechanismus bundesweit über die Polizei bringen. Da gibt es europaweit verschiedene positive Beispiele. In Deutschland ist das in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wieder am massiven Protest der Polizeigewerkschaften ge gescheitert, die sowas als Beschwerdestelle gegen die Polizei, als quasi Agitation gegen die Arbeit der Polizei bewertet haben. Und da gibt es jetzt natürlich in einigen Bundesländern erste Versuche. Es gibt auch viele, viele Beschwerdestellen, die nach wie vor nicht ansatzweise unabhängig sind, sondern dann auch wieder in die Struktur der Polizei eingegliedert sind. Das funktioniert natürlich auch nicht. Also das wäre erstmal so ein erster Anfang. Ja, wenn du sagst, das gibt es schon in anderen Ländern, wie schaut es bei denen dann aus? Also, beziehungsweise welche Länder sind das dann? Also gerade Dänemark und Großbritannien werden da immer als große Vorbilder genannt. Und in Großbritannien ist es zum Beispiel so, dass die Mitarbeiter der Beschwerdestelle niemals in der Polizei zuvor gearbeitet haben dürfen, damit sie eben nicht polizeilich denken. Also in Dänemark ist es so, dass die Beschwerdestellen unabhängige Ermittlungsbefugnisse haben und nicht darauf angewiesen sind, dass die Polizei ihnen bereitwillig quasi Akten oder Einsicht oder Zugang zu einem Revier gewährt, dass man da nur als Bittsteller ist, sondern da ist es tatsächlich auch eine Behörde, die viel Personal hat, die viel Finanzmittel hat und viele Befugnisse. Und das gibt es hier bisher nicht. Ja, das wäre, also ich denke, das wird halt auch einige Zeit dauern, bis man sowas aufgebaut hat. Also klar, muss ja natürlich dann auch irgendwie flächendeckend sein. Ist halt auf jeden Fall schwierig. Zu deinem Buch sehe ich auch gerade, gab es schon eine Lesung, eine Online-Lesung. Also. Nee, eine Lesung gab es bisher noch nicht. Es gab ein paar Gesprächsrunden Ah, okay. und Lesungen kommen dann demnächst erst. Ah, okay. Wie liefen die so? Ja, es ist bisher alles. Naja, ich bekomme relativ viel positive Rückmeldungen, vor allem auch von aktiven Polizistinnen und Polizisten, was mich teilweise überrascht, teilweise auch einfach sehr freut, weil man daran merkt, dass es eben nicht so ist, dass diese Kritik an den Zuständen in der Polizei automatisch auch als Anklage und quasi so privater Vorwurf gegen jeden einzelnen Mitarbeiter dort ankommt, sondern dass es ja auch wirklich innerhalb dessen viele Menschen gibt, die gerne wollen, dass Dinge sich ändern. Was war so das Krasseste, was irgendwie in das Buch reinlief, also was dich so nachgehend immer noch beeindruckt? Ich war letzten September zusammen mit einer Kollegin, waren wir in Berlin und haben uns mit zwei Polizisten dort getroffen. Die hatten uns dann quasi von deren Arbeit erzählt und haben erzählt, inwiefern sie dann teilweise auch wirklich darunter unter so einem rassistischen Grundumgangston von Kolleginnen und Kollegen leiden. Die haben uns auch so eine interne Chatgruppe gezeigt, in der man dann auch sehen konnte, wie dort der Umgangston untereinander war. Und also eine krasse Sache für mich war zum Beispiel, als ich mich da durch diese 4 Jahre internen Polizeichat gelesen habe, an einem Wochenende. Das muss man sich ja vorstellen. Du kannst dir ungefähr vorstellen, wie viel 25 Personen innerhalb von 3 oder 4 Jahren in einer WhatsApp-Gruppe schreiben. Ja, also ich bin auch in diversen Gruppen, ich kann mir schon Ja, vorstellen, wie und heftig das dann. da waren teilweise vollkommene Banalitäten, Brötchen Stellung, dann irgendwie wieder Einsatznachbesprechung, dann rassistische Witze, dann irgendwelche beleidigenden Äußerungen etc., dass ich auch wirklich gemerkt habe, dass ich währenddessen auch so ein bisschen abgestumpft bin und Sachen als gar dachte so, okay, ja, das ist jetzt so schon so ein bisschen grenzwertig und habe ich das halt quasi wieder einer Kollegin gezeigt und die meinte so, na, das ist schon alles ganz schön krass. Und was natürlich auch zeigt, wie diese Normalisierung von so zum Beispiel rassistischem Umgangston einfach funktioniert. Das war so was, was bei mir so sehr hängen geblieben ist jetzt im Nachgang. Was aber eigentlich noch viel krasser war, war eigentlich so während wir uns mit denen getroffen haben, haben wir halt diesen Nachmittag dann da verbracht und uns unterhalten und sie haben uns das verschiedene Sachen geschildert, die passiert sind und haben auch natürlich erzählt, warum sie selbst zur Polizei gegangen sind und haben da haben sehr, sehr nachvollziehbar erklären können, aus welchen so auch so sozialen Motiven sie diesen Job machen und dass da ja auch wirklich hehre Motive hinterstecken können. Sie sagen selbst auch, das sehen sie gerade nicht, dass das stattfindet. Und währenddessen ist also meiner Kollegin und mir dann halt irgendwie klar geworden, wie absurd diese Situation ist, weil wir uns im Geheimen in einer Wohnung getroffen haben den beiden gesagt, dass sie im Nachhinein alles, was so auf dieses Treffen hindeutet, so an Nachrichten löschen müssen, am besten so, um sich selbst zu schützen. Und dass die nur in diesem geheimen, geschützten Raum in der Lage sind, eigentlich vollkommene Selbstverständlichkeiten für das, was eigentlich ein Polizisten ausmachen sollte, der ja auch eine gesellschaftliche Funktion hat. Also, dass sie nur in diesem Raum da in der Lage waren, das so zu formulieren. Ja, das ist krass. Also gerade eben, das ist ja auch dieser Rechtsruck, ne? Also dadurch, dass es irgendwie in Anführungsstrichen zur Normalität wird, dass man bestimmte Wörter wieder benutzt oder auf bestimmte Bevölkerungsgruppen zu schimpfen. Und dadurch, dass man das so oft wiederholt, wird es auch zur Normalität. So, und es ist klar, das ist halt irgendwie bei der Polizei dann. Warum soll das da anders sein, wenn es in der Rest der Gesellschaft genauso funktioniert, ne? Das, Ja. klar, dass das seine Folgen hat. Und ich glaube schon auch, dass es einige Polizisten gibt, die eigentlich mit einem sehr ehrenwerten Bestreben zur Polizei gehen. Aber ich glaube, es ist halt schon, klar, ist auch schwierig dagegen zu halten, wenn man irgendwie vermutlich auch aufsteigen möchte oder zumindest mal in einen höheren Dienst kommen will und nicht sein Leben lang irgendwie nur Streife fahren, dass man da dann vielleicht doch auch durchaus das Spiel irgendwie gezwungenermaßen mitspielt. Also da braucht es dann halt schon viel Rückgrat, dass man sich da dann dagegen wehrt. Und das ist natürlich auch die Frage, inwieweit man damit dann erfolgreich ist. Ja, also es ist ja tatsächlich etwas, was man von immer wieder auch berichtet bekommen hat, dass es durchaus auch negative Einflüsse auf die Karriere hat, wenn man in Anführungszeichen als Nestbeschmutzer wahrgenommen wird. Ja, da habe ich auch letztes Jahr dann auch zur Fusion, ist ja auch so ein linkes Festival, da gab es ja dann auch so ein kleines, auch über Recherche irgendwie Sachen rausgekommen sind, wo auch derjenige auf dieser Polizeischule halt auch eigentlich eine klare Gesinnung gehabt hat und irgendwie auch, glaube ich, weiß es nicht mehr so hundertprozentig, aber auch wieder hinversetzt worden ist und sich da auch irgendwie beschwert gehabt hat gegenüber dem und gesagt hat, es geht irgendwie gar nicht und dann halt auch rausgeflogen ist. Also ja, ich glaube halt auch gerade in Polizeischulen oder so, wo vermutlich auch nicht so der große Durchfluss ist, was Lehrkräfte anbelangt und dann braucht es ja auch nicht viele davon, die irgendwie das heißt auch nur sehr konservativ argumentieren, dann kommt man da halt auch nicht weiter mit irgendwie, wenn man wieder versucht, das Ganze so mehr in die Mitte zu rücken, sage ich jetzt Ja, mal. wobei es weniger die Ausbildung ist in Deutschland, die ein Problem darstellt, sondern also wir haben eigentlich mittlerweile zumindest in vielen Bundesländern eine halbwegs akzeptable politische Bildung in der Polizei. Da passiert auch auf jeden Fall was und das ist, glaube ich, gar nicht das zentrale Problem, sondern das größte Problem ist eher der Übergang in die Praxis, wenn es dann soweit ist, dass etablierte Strukturen und etablierte Handlungsweisen und Denkmuster von Kollegen, die irgendwie so über Jahrzehnte dann so weitergegeben werden, von Generation zu Generation vererbt werden. Und dazu zählen dann natürlich auch so ganz massiv autoritäres Handeln zum Beispiel. Wenn das so handlungsleitend wird, das ist eher das Problem. Und das sagen dann auch Polizeiausbilder, dass sie ihre Schüler meistens kaum dann noch wiedererkennen, wenn die vom ersten Praktikum zurückkommen. Okay, das ist interessant, das habe ich tatsächlich auch selber nicht gewusst. Also klar, bekommt man auch nicht unbedingt mit. Aber dass es da auch so eine politische Bildung gibt bei der Polizei, war mir bisher tatsächlich unbekannt. Ja, da passiert auf jeden Fall schon einiges. Also es gibt auch so in einigen Bundesländern so, sei es nur, dass die so Projekte haben, zum Beispiel mit KZ-Gedenkstätten und dann mal zumindest für einen Tag auch die Rolle der Polizei im Dritten Reich hinterfragt wird und reflektiert wird und auch klar ist, dass da auch die Polizei eine Rolle gespielt hat und dass man dementsprechend heutzutage auch in einer gewissen Verantwortung stehen sollte. Sowas gibt es. Und es ist auch gut, dass es das gibt. Bist du noch Ja, da? ja. Ja. Ich freue mich, dass das geklappt hatte und mir fällt jetzt erstmal keine weitere Fragen aus ein, außer ja, ich hoffe, es gibt demnächst eine Lesung. Wahrscheinlich, soweit es aussieht, vermutlich erstmal nur online. Wir machen, glaube ich, im Juni in Leipzig Open Air zumindest mal was. Ah, okay. Also gibt es da schon einen Termin für? Ist noch nicht ganz, ist noch in Arbeit, aber. Ja, sehr cool auf jeden Fall. Hat mich gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Na klar. Genau, und wir quatschen auch mal, ob das vielleicht auch in Karlsruhe klappt mit dem Vorlesen, sei es Ja, digital sehr. oder auch tatsächlich in Real Life sozusagen. Wäre ja schön, wenn sowas dann in absehbarer Zeit wieder geht. Wir hoffen es einfach mal. Genau. Dann bedanke ich mich hiermit und wünsche weiterhin viel Erfolg in der journalistischen Arbeit und genau, Arbeit wird nicht ausgehen. Na, ich befürchte es auch. Gut, dann dir erstmal schönen Abend und vielen Dank. Danke auch. Tschüss. Ciao.